hier tief im Dreck, ja, da kämpfte ich um jeden Bissen. Hatte, wenn ich schlug, wenn ich biss, auch kein schlechtes Gewissen. Sie hat mich gezähmt, heute fresse ich aus ihren Händen. Und ich habe Angst, diese Fettlebe wird einmal enden. Ich mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie hinlegt, ihre Augen schließt. Ich mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie stößt, ganz leise Mama. Hat mich im Griff, oben, unten, ich darf sie bedienen. Wenn ich bei ihr liege, dann seh ich nichts in ihren Mienen. Es ist meine Schuld, warum dachte ich bloß, dass sie mal hechelt. Dabei werd ich geil immer noch, wenn sie so vornehm lächelt. Ich mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie hinlegt, ihre Augen schließt. Ich mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie stößt, ganz leise Mama piepst. Sie fängt an zu kreischen, wenn ich mal schiel nach prallen Brüsten. Sie in meinen Augen die Gier liest nach vulgären Lüsten. Riss die rote Rose mir vom Jackett, warf sie ins Feuer. Und ich schwieg, denn Leben ist ohne sie mir jetzt zu teuer. Ich mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie hinlegt, ihre Augen schließt. Mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie stößt, ganz leise Mama piepst. Mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie hinlegt, ihre Augen schließt. Ich mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie stößt, ganz leise Mama piepst. Ich hab nicht gehört auf die Kumpel und ihre Prognose. Wenn man sich hier hingibt wie ich, dann ist bald tote Hose. Bin an sie gekettet, was soll's, ich werde weiter trinken. Eines Tages werden wir eben gemeinsam versinken. Ich mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie hinlegt, ihre Augen schließt. Mach mich ganz klein vor einer Puppe, die, wenn man sie stößt, ganz leise Mama piepst.